Zum 80. Jahrestag des Sieges in der Schlacht von Pochonbo fand am 2. Juni in der revolutionären Kampfgedenkstätte Madusan eine Gedichtveranstaltung der landwirtschaftlichen Werktätigen und der Mitglieder des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas unter dem Motto »Lodre ewig, du Flamme von Pochonbo« statt. Daran beteiligten sich die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas in Pyongyang und im Bezirk Südpyongan sowie die landwirtschaftlichen Werktätigen. Nach der Veranstaltung besichtigten die Teilnehmer das Erziehungskabinett für die Bewahrung der Losungsbäume und die Losungsbäume in der revolutionären Kampfgedenkstätte.